Weiter sonderten David und die Heeresobersten die Nachkommen Asafs und Jeduthuns, die mit Zithern, Harfen und Zimbeln begeistert musizierten, für den Heiligendienst aus. Und es betrug die Zahl derer, die mit diesem Dienste beschäftigt waren, von den Nachkommen Asafs waren Sakur, Josef, Netanja und Asarela, die Söhne Asafs, nach Anweisung Asafs, der nach Anweisung des Königs begeistert musizierte. Von Jeduthun, die Söhne Jeduthuns, Gedalja, Zeri, Jesaja, Hasabja, Matitja, Simai, zusammen 6, zur Unterstützung ihres Vaters Jeduthun, der beim Danksagen und beim Lobpreise Jahwes begeistert mit der Harfe musizierte. Von Heman, die Söhne Hemans, Bukja, Matanja, Usiel, Seboel, Jerimot, Hanania, Hanani, Iliata, Gedalti, Romamtieser, Josbekasa, Maloti, Hotir, Mahasiot. Diese alle waren Söhne Hemans, des Schauers des Königs, Kraft der Verheißung Gottes, sein Horn zu erheben. Und Gott verlieh Heman 14 Söhne und 3 Töchter. Diese alle waren unter der Leitung ihres Vaters beim Gesang im Tempel Jahwes tätig mit Zimbeln, Harfen und Zithern, zum Dienst im Tempel Gottes, unter der Leitung des Königs, Asafs, Jeduthuns und Hemans. Und ihre Anzahl nebst der ihrer Verwandten, die mit den Liedern Jahwes vertraut waren, aller Meister, belief sich auf 288. Und sie warfen Lose zur Feststellung der Amtsordnung, die Jüngeren ganz wie die Älteren, Meister samt Schülern. Das erste Los für Asaf fiel auf Josef, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das zweite auf Gedalja samt seinen Brüdern und Söhnen, zusammen 12. Das dritte auf Sakur, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das vierte auf Jisre, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das fünfte auf Netanja, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das sechste auf Bukja, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das siebente auf Jesarela, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das achte auf Jesaja, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das neunte auf Matanja, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das zehnte auf Simai, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das elfte auf Asarel, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das zwölfte auf Hasabja, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das dreizehnte auf Subael, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das vierzehnte auf Matitja, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das fünfzehnte auf Jeremot, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das sechzehnte auf Hanania, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das siebzehnte auf Josbekasa, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das achtzehnte auf Hanani, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das neunzehnte auf Maloti, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das zwanzigste auf Iliata, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das einundzwanzigste auf Hotir, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das zweiundzwanzigste auf Gedalti, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das dreiundzwanzigste auf Mahasiot, seine Söhne und Brüder, zusammen 12. Das vierundzwanzigste auf Romamtieser, seine Söhne und Brüder, zusammen 12.